Der Orden rekrutiert sich gern aus vornehmen und wohlhabenden Kreisen. Das bringt Ansehen und, wie wir noch sehen werden, Reichtum. Es wird nach solchen Opfern begierig Umschau gehalten. Sie werden nur zu oft mit allen Mitteln der List und Täuschung umgarnt und eingefangen, urteilslos gemacht und ihrer Familie entfremdet. Die berüchtigte Werbung der Rekruten für die französische Fremdenlegion ist oft harmlos gegen solchen Einfang. Der Rekrut, der Novize, der Neuling, wird in einer Vorbereitungszeit von 2 Jahren in die Lebensform der Gesellschaft eingeführt, das heißt nach bestimmten Ordensvorschriften dressiert. Dann wird er, falls diese Dressur gewirkt hat, Ordensmitglied, Scholastiker. Er legt dazu unter Anrufung Gottes vor der Jungfrau Maria und vor dem ganzen Hofe Gottes göttlicher Majestät das Gelöbnis ewiger Armut, der Keuschheit, nicht ewiger Keuschheit, denn der Ordensgeneral kann auch anders befehlen, und des Gehorsams in der Gesellschaft Jesu ab. Er wird nun weitere 10 Jahre als Scholastiker einer weiteren Dressur unterworfen und als Philosoph und Theologe ausgebildet, um dann nach einem dritten Vorbereitungsjahr, dem Tertiat, einem Dressurjahr ähnlich den beiden Noviziatjahren einer der beiden weiteren Ordensklassen zugeführt zu werden. Der Ordensgeneral bestimmt hierüber. Der Jesuit bleibt in der Ordensklasse, der er einmal zugeführt ist. Der Orden kennt keine Rangunterschiede zwischen den beiden Klassen. Der Ordensgeneral braucht sie wohl, um durch Ungleichheit innerhalb des Ordens und durch ein Gegeneinander-Ausspiel der beiden Klassen den Orden besser in der Hand zu behalten. Ohne Ablegung eines neuen Gelübdes wird ein Teil der Scholastiker nach dem Tertiat, der nicht an den höheren Studien teilgenommen hat, zeitlicher oder geistlicher Koadjutor. Die zeitlichen Koadjutoren sind Laienbrüder, das heißt in freimaurerischer Sprache dienende Brüder. Sie verrichten häusliche und gärtnerische Arbeiten. Für unsere weiteren Betrachtungen scheiden sie im Allgemeinen aus. Der andere Teil wird Profess. Er hat das Gelübde der ewigen Armut, der Keuschheit und des Gehorsams sowie das Gelübde der Sorge für die Erziehung der Jugend in der Lebensform des Ordens, unmittelbar Gott und unmittelbar auch dem Christus quasi Präsenz zu schwören. Bei diesem Professeide, es gibt auch gewisse Professen, die das Nachfolgende nicht schwören, fällt auch ein Gelübde für den Papst, den römischen Pontifex auf dem Stuhle Petri ab. Der Profess gelobt ihm Gehorsam in Bezug auf die Missionen, wie es in den apostolischen Briefen und den Satzungen enthalten ist. Es ist dies der einzige Teil des Gelübdes, in dem ein Jesuit sich satzungsgemäß dem römischen Papst für einen, dazu noch recht eng umgrenzten Teil seiner Betätigung verpflichtet, während er schrankenlos an den Jesuitengeneral gebunden ist. Der Jesuitenorden bildet demnach innerhalb der römischen Kirche dem römischen Papst gegenüber einen geschlossenen Priesterstaat. Die Professen haben ihrem General im Sinne etwaiger Verwendung noch weitere, besondere Gelübde zu leisten. Sie haben das Gelübde der ewigen Armut ausdrücklich zu erneuern, da ihr Amt ihnen die Verwaltung außerordentlicher Reichtümer auferlegen und sie in Versuchung bringen könnte, sich zu bereichern. Die Professen müssen sich verpflichten, keine Würde außerhalb des Ordens zu erstreben, wohl aber nach Weisung ihres Generals Würden außerhalb des Ordens anzunehmen, aber auch, wenn sie eine Stelle in der Weltgeistlichkeit erhalten, allein dem Ordensgeneral zu folgen. Die geistlichen Koadjutoren können nach Jahren auch dem Jesuitengeneral unmittelbar die Gelübde der ewigen Armut, der Keuschheit, des Gehorsams und der Sorge für die Erziehung der Jugend in der Lebensform des Ordens schwören. Sie treten damit in dieselben unmittelbaren Beziehungen zu ihrem Jesuitengeneral wie die Professen. Gründe für dieses Hervorheben eines Koadjutors aus seinen Reihen sind zum Beispiel Verdienste um Reichtumsvermehrung des Ordens. Professen und Koadjutoren haben ihre Eide in bestimmten Zeitabschnitten zu wiederholen, ganz entsprechend dem Eid Unfug bei der Freimaurerei. In allen Geheimorden wird ja nach den gleichen verkommenen Grundsätzen gearbeitet. Der Orden besteht also für die profane Welt aus dem Jesuitengeneral, den gleichgeordneten Professen und Koadjutoren und den Scholastikern. Sie heißen auch die Mitglieder der großen und kleinen Observanz. Die strikte Observanz kennen wir in der Freimaurerei der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Diese Ähnlichkeit des Namens ist kein Zufall. Neben den Koadjutoren und Professen stehen indes tatsächlich noch die Indifferenten, das heißt Jesuiten, welche das Tertial durchgemacht haben und, Zitat, in unbestimmter Weise dazu aufgenommen werden, wozu sie im Laufe der Zeit als geeignet befunden werden, in dem die Gesellschaft noch nicht bestimmt hat, für welchen der genannten Grade Coadjutor und Profess ihr Talent mehr geeignet ist. Zitat Ende. So schreiben Jesuitenvorschriften über die Indifferenten. Auch heißt es, Zitat, es könnten Personen zugelassen werden, die, ohne eine Probation abgelegt zu haben, die Gesellschaft in geistlichen und weltlichen Geschäften unterstützen. Zitat Ende. Auch Papst Benedikt XIV. Spricht in seinen Erlassen von Tertiaria. Gern werden die Indifferenten von dem Orden verborgen. Er verhüllt auch die Affiliierten in tiefstes Dunkel. Der Jude Polanco, der vertraute Sekretär Ignaz von Loyolas, schreibt in dessen Auftrag, Zitat, ich sehe, dass einige sich der Gesellschaft Jesu verbinden und sie gemäß des Talentes, das Gott ihnen gibt, unterstützen, und obwohl sie eigentlich weder Professen noch Koadjutoren noch Scholastiker sind, erfüllen sie doch beständig dasselbe wie die, welche es sind, und können zu ihrem Teil das Verdienst des Gehorsams besitzen. Zitat Ende.